Zofia U, Teilung der aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gegen die TPVJK gab jüngst die nigerianisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft eine Erklärung und der Vorsitzende der Freundschafts- und Solidaritätsgesellschaft Demokratische Republik Kongo-Korea eine Stellungnahme ab. Und gegen die Machenschaften der USA zur Erdrosselung der TPVJK veröffentlichten jüngst das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuste-Ideologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung und der Vertreter der Organisation für den Sieg des guyanischen Volkes eine Stellungnahme.